Die Predigt ist heute der Brief von Jesus an die Gemeinde von Thyatira. Aus den Offenbarungen, Kapitel 2, die Verse 18 bis 29. Schreibe an den Engeln der Gemeinde in Thyatira. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu: Haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sind in einer Predigtreihe zurzeit im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und da schauen wir uns was ganz Tolles an, und zwar 7 Briefe von Jesus. 7 Briefe von Jesus an 7 Gemeinden, die aber nicht nur für diese 7 Gemeinden damals was zu sagen haben, sondern auch für alle Christen weltweit und auch wirklich in der kompletten Geschichte. Wir kommen heute zu dem 4. Brief. Wir haben uns bisher die Briefe angeschaut an die Gemeinde in Ephesus und dann in Smyrna und dann in Pergamon. Und heute geht es um die Gemeinde in Thyatira. Thyatira, das war im Grunde genommen von diesen 7 Städten die wirklich unbekannteste und auch unbedeutendste Gemeinde und Stadt überhaupt. Aber die Botschaft, die Jesus Christus in diesem Brief hat, ist deswegen nicht weniger wichtig, vielleicht sogar im Gegenteil. Es ist eine Botschaft, die in den Augen von Jesus sehr wichtig ist und ich denke auch für uns heute relevant ist. Und wir sehen hier im Vers 18, da heißt es so am Anfang des Textes: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Wir hatten schon gesehen im Kapitel 1, dieser Engel, das ist entweder der Pastor der Gemeinde oder es ist tatsächlich ein richtiger Engel. Und dann sagt, heißt es aber, der Sohn Gottes lässt der Gemeinde sagen. Und jetzt heute schauen wir uns da 2 Hauptpunkte an. Erstens, was Jesus bei der Gemeinde in Thyatira lobt. Das ist Vers 19, wo Jesus sagt: Wenn ich euch anschaue als Gemeinde, das ist wirklich sehr gut. Da kann ich euch wirklich loben als Gemeinde. Und dann der zweite Hauptpunkt ist, was Jesus Christus in diesem Brief bei der Gemeinde in Thyatira kritisiert. Die Verse 20 bis 23, da gibt es Dinge, wo Jesus Christus noch Veränderung, echte reale Lebensveränderung schenken will. Zunächst mal zum ersten Punkt, was Jesus bei der Gemeinde in Thyatira lobt, da sagt er dann im Vers 19, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und das trifft auch auf dich und mich zu und auch für uns als Gemeinde. Jesus weiß, wie du und ich lebe und was du und ich tun und auch wir zusammen als eine Familie Gottes als Gemeinde. Jesus weiß es ganz genau. Wir hatten ja im Kapitel 1 das gehabt, wo Jesus dasteht zwischen diesen sieben Leuchtern. Die sieben Leuchten stehen symbolisch für diese sieben Gemeinden und Jesus ist mittendrin. Und er kennt diese Gemeinden sehr, sehr gut. Er weiß, was los ist. Und Jesus sagt dann, im Vers 19 sagt er, okay, was sind jetzt die Dinge, die bei euch sehr gut sind, die ich wirklich loben kann? Und das Erste, was er bei dieser Gemeinde lobt, ist, dass er sagt, eure Liebe. Und vielleicht erinnert er euch an den ersten Brief an die Gemeinde in Ephesus. Das war eine von außen ziemlich beeindruckende Gemeinde. Da ist wirklich viel los gewesen. Die hatten alle möglichen Programme, viele Menschen. Das ist wirklich äußerlich ganz toll gelaufen. Jesus hat sie auch dafür gelobt. Aber er hat gesagt zu der Gemeinde in Ephesus, was ich bei euch vermisse und kritisiere ist, ihr habt diese erste Liebe für mich, den lebendigen Gott, verloren. Da ist nicht mehr so diese richtige Begeisterung, dieses Feuer, diese ganz tiefe Liebe. Und hier bei der Gemeinde in Thyatira sagt Jesus, was ich bei euch wirklich loben kann, ist unter anderem eure tiefe Liebe. Ihr seid einfach wirklich für Gott begeistert. Und so ist es doch auch. Wir haben allen Grund, nicht nur wegen diesem schönen Wetter, viele andere Gründe, vom lebendigen Gott so richtig begeistert zu sein. Und auch in unserer Liebe zu wachsen, zu sagen, was für ein großartiger Gott, wie er immer wieder mit mir und mit dir ist, auch mit uns als Gemeinde. Wir können begeistert sein und wirklich auch dann ihn zutiefst lieben. Das sagt Jesus, das ist bei euch wirklich gut. Und nicht nur diese Liebe, die natürlich dann auch überschwappt in Liebe untereinander, miteinander, auch für Außenstehende, sondern auch der Glaube. Das heißt wirklich, das auf Gott zu setzen und zu vertrauen, weil es ist ganz normal, dass es in deinem und meinem Leben oder auch im Leben von Gemeinden immer wieder auch schwierige Zeiten gibt, dass man angefochten wird, dass Angriffe kommen und so weiter. Und Jesus sagt, das ist toll bei euch, dass ihr wirklich so im Glauben, im Blick auf Jesus Christus, den Auferstandenen unterwegs seid und ihr lasst euch nicht Angst machen. Ihr vertraut wirklich auf mich, auf Jesus Christus. Das heißt, er lobt die Liebe, die sie haben für ihn und dann als Folge dessen auch für Menschen. Er lobt ihren Glauben und er lobt drittens auch ihre Hilfsbereitschaft. Das ist nicht eine Gemeinde, die nur sagen, hey, du hast ein Problem und so weiter, möge Gott dir helfen, sondern die haben wirklich mit angepackt. Wenn wo eine praktische Not gewesen ist, die haben schnell angepackt und geholfen. Und ich erlebe das immer wieder, sei es, dass irgendjemand ein Baby hat und dass dann andere Leute was kochen und Essen vorbeibringen oder was es auch sein mag. Toll, wenn eine Gemeinde auch so praktisch hilft. Das eine ist natürlich die Liebe im Wort, aber grandios, wenn das kombiniert ist auch mit der praktischen Liebe. Wörtlich heißt es hier sogar nicht nur diese Hilfsbereitschaft, sondern diesen Dienst, dass man gesagt hat, natürlich bringe ich mich mit meiner Zeit und Gaben gerne ein. Und dann viertens sagt Jesus auch zu dieser Gemeinde in Thyatira, was auch sehr gut ist, ist eure Ausdauer. Es gibt ja immer wieder welche, die starten ganz stark, wie so jemand, der einen Marathon läuft und zu schnell losläuft und dann geht die Puste aus. Und er sagt, das ist nicht bei euch so. Ihr habt wirklich Ausdauer. Ihr lauft mit einer Ausdauer und zeigt auch dadurch eure Liebe für Jesus Christus, aber auch für Menschen. Und dann sagt er als letztes noch im Vers 19, und ihr tut heute sogar noch mehr als früher. Das ist auch ein ganz besonders gutes Lob. Warum? Manchmal ist es so, dass jemand so ein bisschen Feuer fängt und dann sagt, jawohl, ich bringe mich ein oder ich helfe jemand. Aber dann warte mal 1, 2, 3 Jahre und dann wird es Stück für Stück weniger. Und bei dieser Gemeinde in Thyatira sagt Jesus, bei euch ist es genau andersrum. Ihr tut sogar heute noch mehr als früher. Das heißt, diese Punkte Liebe, Glaube, Hilfsbereitschaft, Dienst, Ausdauer und dass er heute sogar noch mehr tut als früher, das sagt Jesus, das sind Dinge, da kann ich euch zu Recht loben, das ist sehr gut für euch als Gemeinde, da seid ihr wirklich stark, aber, und das ist der zweite Hauptpunkt, es gibt auch Dinge, für die ich euch kritisieren muss, wo ich Jesus noch Veränderung schenken will, weil das ist das große Ziel, das Jesus auch mit dir und mit mir in unserem Leben hat. Er will dich und mich vorbereiten, auch auf die Ewigkeit, auf diese ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das heißt, er muss bei dir und bei mir auch noch manche Kanten abschleifen, noch gewisse Dinge tun. Und das trifft auch auf Gemeinden zu. Und so sagt er dann im Vers 20, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Was ist dieser Vorwurf? Dieser Vorwurf ist, dass er sagt, du lässt diese Isabel unbehindert gewähren. Ich schaue mal kurz nochmal nach. Du lässt diese Isabel ungehindert gewähren, heißt es im Text. Du lässt diese Isabel ungehindert gewähren. Was meint Jesus damit? Zunächst mal Isabel. Wer ist denn überhaupt die Isabel? Die Isabel ist eine Frau, die im Alten Testament auftaucht, unter anderem im 1. Königsbuch, Kapitel 16. Und die Isabel, die war eine nicht-israelitische Frau, die Frau des israelitischen Königs Ahabs war. Und das war wirklich, in der Bibel wird sie wirklich sehr negativ beschrieben, das war eine Frau, die durch ihren Einfluss, durch ihr Wirkendes geschafft hat, das Volk Israel zu sexueller Unmoral oder man kann sagen sexuellem Ehebruch zu verführen und auch dazu, dass sie falsche Götter angebetet haben, dass sie Götzen angebetet haben. Und wir wissen, dass in Thyatira, wir sehen das zum Beispiel im Vers 20b, da gab es eine Frau, eine Irrlehrerin, also die nicht bibeltreu gelehrt hat, sondern Dinge, die eben nicht Gott gefallen haben. Ich lese es nochmal vor, da heißt es, doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Das heißt, diese Irrlehrerin in Thyatira, die keine echte Prophetin ist, sich nur als eine Prophetin ausgibt, die hat im Prinzip genau das Gleiche gemacht wie die Isabel. Die hat die Leute verführt zu sexuellem Ehebruch und auch zu geistlichem Ehebruch. Das heißt, falsche Götter, Götzen angebetet zu haben. Und vielleicht erinnerst du dich, das ist im Prinzip inhaltlich genau das, was Jesus auch der Gemeinde vor 2 Wochen in Pergamon gesagt hat. Genau diese beiden Punkte, sexuelle Unmoral, sexueller Ehebruch und dann das Essen von Fleisch, das geweiht war für falsche Götter, für Götzen. Und es hat dann letzten Endes dazu geführt, dass sie eben falsche Götter auch angebetet haben. Und vielleicht denkst du dir, Jesus, was soll das? Das haben wir doch schon gehört in dem Brief Nummer 3. Warum kommt im Brief Nummer 4 im Prinzip genau die gleiche Kritik, der gleiche Vorwurf? Und Jesus hat es ganz bewusst gemacht. Der hätte natürlich auch einen Brief an irgendeine andere Gemeinde schreiben können. Hat es gemacht, weil er auch etwas betonen wollte damit. Das heißt, wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, es kommt immer wieder vor, dass im Wort Gottes irgendwas wiederholt wird und damit sagt Gott dann auch, das ist wirklich besonders wichtig und auch relevant, passt auf. Und sowohl diese Isabel als auch diese Irrlehrerin in Thyatira, die haben im Prinzip gesagt, ach was, das mit dem Jesus Christus und dann mit der Bibel, Das ist ja alles schön und gut, aber bitte schön nicht zu eng sehen, nicht zu eng, zu ernstes nehmen. Etwas ist gut, aber bitte schön nicht zu eng. Und jetzt muss man wissen, dass, wie gesagt, Thyatira politisch völlig unbedeutend war, auch kulturell wirklich unbedeutend war. Das Einzige, was die hatten, war, dass sie wirtschaftlich relativ stark waren. Die hatten einige so Handelsgesellschaften, die wurden auch bezeichnet als Gilden. Und da war es üblich bei diesen Handelsgesellschaften in Thyatira, dass jede Handelsgesellschaft irgendeinen Götzen, irgendeinen falschen Gott hatte, den sie verehrt haben. Und wenn die sich getroffen haben, alle Mitglieder dieser Handelsgesellschaft, dann war es ganz normal, dass die irgendwelche Praktiken gemacht haben, um diesen Götzen, diesen falschen Gott zu ehren. Und es war für die Christen in Thyatira ein echtes Problem. Das heißt, wenn du Mitglied sein wolltest in so einer Handelsgesellschaft, was wichtig war, um am Handel überhaupt teilnehmen zu können, um wirtschaftlich erfolgreich operieren zu können, dann konnte es dir passieren, wenn du gesagt hast, da mache ich nicht mit, dass du rausfliegst mit der Konsequenz, dass es für dich einfach wirtschaftlich schwieriger geworden ist. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn jetzt diese Irrlehrerin in Thyatira da ist und sagt, liebe Christen, das ist doch eigentlich alles nicht so wild. Du kannst ganz schön bei der Handelsgesellschaft dabei sein, du kannst schönen Profit machen und wenn die dann irgendwie so ein bisschen den Götzen anbeten, naja, jetzt hab dich doch nicht so, man darf das nicht so eng sehen, ist doch nicht so wild. Und für manche dann so als besonderes Bonbon war es so gewesen, wir wissen das von den Handelsgesellschaften Thyatira, wenn die sich versammelt hatten, das offizielle Treffen vorbei war, da ist es sexuell ziemlich freizügig zugegangen. Das heißt, man hat gesagt, okay, man muss das nicht so eng sehen, man kann trotzdem Jesus nachfolgen und dann kann man hier auch noch ein bisschen Spaß haben. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt, dass sexueller Ehebruch oder auch geistlicher Ehebruch ist etwas, das sehen wir immer wieder in der Bibel, das sich gegenseitig verstärkt. Was meine ich damit? Ich kenne Beispiele von Pastoren, die aus welchem Grund auch immer sexuell untreu geworden sind. Und was man dann bei ihnen über die Zeit hinweg gesehen hat, ist, dass mit dieser sexuellen Untreue, diesem sexuellen Ehebruch, ist es auch geistlich bergab gegangen. Was meine ich damit? Sie haben das Wort Gottes nicht mehr so ernst genommen. Man sieht wirklich in ihren Predigten, in dem, was sie verkündigt haben, sind sie nicht mehr so treu vor das Wort Gottes hingestanden. Oder auch andersrum, wenn jemand generell einfach sagt, ach, so ein Quatsch mit der Bibel und Wort Gottes und überhaupt, wer will denn wissen, ob das tatsächlich echte Wahrheit ist und so weiter. Wenn jemand einfach sehr kritisch diese biblische Wahrheiten betrachtet und sagt, ich glaube vielleicht einen Teil, aber definitiv nicht in der Gesamtheit die Bibel und das Wort Gottes, bei vielen ist es ganz normal dann, dass auch im Bereich von Sexualität, Intimität, dass das nicht irgendwie dann einen hohen moralischen Level hat. Das ist höchst selten, dass jemand das Wort Gottes wirklich ziemlich ablehnt und wirklich auch ziemlich Opposition dagegen macht und dann aber auf der anderen Seite wirklich einfach die Sexualität so lebt und so ehrt, wie Jesus Christus es sich eigentlich für uns gewünscht hat und wie er auch dich und mich geschaffen hat. Und das Spannende ist, manchmal sagen ja Leute, naja, im Alten Testament ist Gott streng und im Neuen Testament ist Gott dann einfach gnädig und voller Liebe. Und das stimmt nicht immer so. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus Matthäus 5. Da heißt es, und Jesus spricht hier, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das ist das, wie Jesus Christus es beschreibt, was für ihn Ehebruch ist. Das heißt, es geht nicht nur um den tatsächlichen Vollzug, sondern es fängt auch schon im Herzen und den Gedanken an. Und wir sehen hier im Vers 18, da heißt es, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern. Und diese Feuerflammen, die dort lodern, die sind immer symbolisch in der Bibel auch ein Bild, ein Hinweis darauf, dass Jesus sagt, mir ist deine und meine Heiligkeit wichtig. Und jetzt in diesen Bereichen, sei es geistlicher Ehebruch, sei es sexueller Ehebruch, das fängt sogar auch schon in Gedanken an. Das heißt, Jesus macht es eigentlich viel strenger als im Alten Testament. Im Alten Testament ging es nur um den tatsächlichen Vollzug. Was du in deinen Gedanken gemacht hast, hat im Grunde genommen nicht groß gejuckt. Aber Jesus macht es enger und sagt, wow, es geht jetzt mir, Jesus, sogar schon, dass du und ich selbst in unseren Gedanken immer mehr geheiligt sind. Und so heißt es ja dann auch hier im Vers 23, daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben. Und ich hatte mir mal überlegt, wie das so ist in meinen Jahren als Pastor in den USA und jetzt in der kürzeren Zeit hier in München, wenn ich mir so überlege, bei ganz massiven Ehekrisen oder wo es dann auch in die Scheidung gegangen ist, es ist tatsächlich so, dass das, was Jesus hier sagt, eine ganz zentrale, große Rolle spielt. Ich kann mich kaum an eine Ehescheidung erinnern, wo dieses Thema nicht wichtig gewesen ist. Das heißt nicht, dass unbedingt Ehebruch vollzogen worden ist. Man kann es ja auch emotional machen oder in den Gedanken oder was es auch sein mag. Und natürlich ist es so, dass keiner das schafft, hier hundertprozentig komplett geheiligt zu leben. Aber der Punkt ist der, dass Jesus sagt, es tut dir gut und es ehrt mich und es spiegelt auch meinen Charakter wider, wenn du und ich merken in den Gedanken, wir sind hier nicht so geheiligt unterwegs, dass wir das Jesus Christus schnell sagen. Jesus Christus liebt dich. Er sagt nicht diese Worte, um irgendwie ja, gehässig zu sein oder es unnötig streng zu machen oder irgendwie den Fun und Spaß rauszunehmen, sondern Jesus Christus sagt diese Worte, weil er dich und mich zutiefst liebt und dich und mich zutiefst kennt und sagt, es tut dir so gut, wenn du in diesen Bereichen in der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder geheiligt lebst und wenn du merkst, oh, jetzt bist du gerade ein bisschen falsch unterwegs, dass du schnell zu diesem Kreuz von Jesus Christus rennst und sagst, Herr Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und dann aber auch seine Gnade wirklich dankbar annehmen kannst und sagst, ich bin wirklich, mir ist vergeben worden, ich bin komplett gereinigt, es ist wirklich gut mit mir. Aber das ist wichtig, sagt Jesus, diese Demut zu haben und immer wieder zu ihm zu kommen. Und wir sehen dann hier im Text, im Vers 21, das ist auch eigentlich erstaunlich, zeigt etwas von der Geduld und von der Langmut von Gott und von Jesus. Da spricht er über diese Irrlehrerin, die mit Isabel verglichen wird. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Ich muss denken an einen sehr guten Freund von mir, der Fred, der sagt immer wieder, wegen einem bisschen Sex. Erstaunlich, was Menschen bereit sind, kaputt zu machen. An Beziehungen zu Kindern, wegen ein bisschen Sex. Und dann heißt es hier im Vers 22, darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Das sind die Folgen letzten Endes, wenn du und ich so unterwegs sind, dass wir sagen, nein, ich nehme nicht das Evangelium, die Gospelbotschaft von Jesus Christus in Anspruch, ich renne nicht zu Jesus, dann, sagt Jesus, wird das, was ich hier beschreibe im Vers 22, die Folge sein. Und im Vers 23 sagt er, Isabels Kinder aber müssen sterben, ich werde sie nicht am Leben lassen. Und das ist einer der härtesten Dinge, die ich erlebe als Pastor, wenn Eltern, sei es sexueller Ehebruch oder auch geistlicher Ehebruch, begehen, zu sehen, wie auch die Kinder ganz massiv darunter leiden. Das ist wirklich brutal für Kinder, wenn eine Ehe auseinandergeht. Und da möchte ich auch uns allen wirklich Mut machen und auch einfach sagen, das ist wichtig. Wir haben das leider auch in der Gemeinde, ist auch eine Realität in einer gefallenen Welt, dass wir alle dann auch von Jesus eine Verantwortung, eine Pflicht haben, auch diese Kinder besonders zu lieben, für sie zu beten, aber auch praktisch etwas mit ihnen zu machen. Vielleicht mal zu sagen, ich gehe mal mit den Kindern in den Zoo oder ich mache irgendetwas oder ich gehe mal mit ihnen essen oder was es auch sein mag. Diese Kinder, die leiden brutal darunter. Und dann aber sagt Jesus hier an die Gemeinde in Thyatira am Vers 24 und 25, aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben von dieser Irrlehrerin und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Wenn er schreibt hier über die tiefen Geheimnisse des Satans, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich muss erst mal so alles ausprobiert haben, erst dann kann ich dem Teufel richtig widerstehen. Und Jesus Christus sagt, das ist absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch. Renne nicht dorthin und tu diese Dinge, sondern bleib so weit weg davon, wie du nur kannst, an der Kraft des Heiligen Geistes. Du wirst dir viel Schaden ersparen in deiner Seele und vielleicht auch in Beziehungen. Und dann sagt Jesus, ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Jesus sagt, haltet fest, was ihr habt, nämlich die gute Lehre, die Jesus Christus uns in seinem Wort gibt. Und dann total erstaunlich, was er da schreibt in Verse 26 bis 29, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Das ist immer wieder ein Kampf. Es ist ein Kampf gegen Sünde. Du und ich können nicht bestehen in der Kraft, in der eigenen Kraft, aber in der Kraft des Heiligen Geistes ist es kein Problem zu widerstehen. Das ist genau die Frage. Renne ich zu diesem Jesus Christus, der am Kreuz stellvertretend für dich und mich gestorben ist? Renne ich zu ihm und bitte ihn, dass er mit seinem Heiligen Geist mir hilft? Und dann sagt er, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Das heißt, Jesus sagt, das ist nicht nur etwas, was meinen Charakter widerspiegelt. Das ist nicht nur etwas, was dir wirklich Freiheit gibt. Das ist etwas, was wirklich geschenkt, dass du so lebst, wie dich der Schöpfer Gott Jesus Christus geschaffen hat. Sondern es wird die Zeit auch kommen, dass du mit mir regieren wirst. Und es wird so unbeschreiblich schön sein, da fehlen uns im Grunde genommen die Worte dafür, was das heißt, mit Jesus dann zu regieren. Und ich möchte schließen mit ein paar Versen aus dem Psalm 19, weil da kommt es auch so richtig schön zum Ausdruck, was für einen Schatz wir im Wort Gottes, aber auch bei Jesus Christus haben. Und dass Jesus uns mit diesen Punkten nicht irgendwie einengen will oder den Fun, den Spaß stehlen will, sondern er sagt, ich will, dass du leben kannst, dass du in der Fülle leben kannst, dass du es genießen kannst. Und so heißt es im Psalm 19, die Verse 9 bis 12 und 15, die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Die erfreuen dein Herz wirklich, das, was Jesus Christus hier sagt. Im Beispiel der Gemeinde Thyatira, auch in diesen beiden Lebensbereichen geheiligt zu leben. Die erfreuen dein Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Und jetzt hört man zu, was er dann sagt. Wertvoller als Gold sind sie. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig. Ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen bringt großen Lohn. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ist es nicht grandios, wie Gott es hier ausdrückt, wenn er sagt, dass die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, die wirklich in deinem Herz Raum fassen und wo es dann Auswirkungen hat, die mein Herz ersinnt, die mögen dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Jesus, wir danken dir für diesen Brief an die Gemeinde in Thyatira. Und du weißt, dass es oft auch so ist, dass wenn etwas klein und unbedeutend ist in den Augen der Welt, dass du dann oft in ganz besonderer Weise wirkst. Und so danken wir dir für diese tiefen Wahrheiten, die du uns in diesem Brief gibst. Und Herr Jesus Christus, du weißt, keiner von uns könnte in diesen Bereichen von sich aus in der eigenen Kraft das schaffen, wirklich so zu leben, dass du dich freust. Und wir danken dir für deine Gnade, dass du vergibst, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du lebst und regierst, dass du lebendiger Gott bist. Aber wir danken dir auch, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, als du auferstanden und aufgefahren bist in den Himmel. Du sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Und Herr Jesus Christus, danke, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes fröhlich dir nachfolgen dürfen und auch wirklich sagen können, Herr Jesus, mir fällt es schwer, in diesem Bereich dir treu zu sein, aber du gibst uns dann auch die Kraft, du veränderst uns Stück für Stück. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten für jeden hier von uns, dass wir diese Heiligung immer mehr lieben, genießen und sie in der Kraft des Heiligen Geistes wirklich zu deiner Ehre leben. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir es erleben dürfen, hier auch in Grünwald und München insgesamt, dass Kinder immer mehr genau wissen, Papa und Mama werden definitiv zusammenbleiben. Das ist gar keine Frage, weil du, Herr Jesus Christus, das Band bist. Du bist die Kraft, die sie zusammenhält. Und wo immer der Widersacher Gottes, der Teufel, angreifen möchte, möchte ich dich bitten, dass du immer mehr Schutz schenkst. Vater, schenke auch uns, dass wir immer mehr bekennen, dass Ehe, auch wenn es manchmal schwierig und anstrengend ist, ein großartiges Geschenk ist, was Wunderbares. Und so möchte ich dich bitten, dass du die Ehen auch in unserer Gemeinde kräftigst und stärkst und beschützt und dass wir immer mehr voller Freude in Ehe leben. Vater, du kennst auch manche Alleinstehende und Singles, die sich wirklich einen Ehepartner wünschen, der dich, Herr Jesus Christus, liebt. Ich möchte dich bitten, dass wir in deiner Gnade in den kommenden Jahren immer wieder auch ganz fröhliche Hochzeiten feiern dürfen, dass du gute Ehen schenkst bei Gospel Church München. Amen.